Kapitel 6 Fit für Modul 3, Übung 6 Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 1 bis 5 richtig oder falsch sind. Nummer 1 Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben den Reparaturservice der Firma Die Computerengel angerufen. Unsere Mitarbeiter sind zurzeit leider alle im Gespräch. Bitte hinterlassen Sie uns nach dieser Ansage Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie umgehend zurück. Oder Sie versuchen es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Wir sind Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, am Wochenende jeweils von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Vielen Dank.